ich würde mich im Fluss ertränken. Nicht mal im Traum würd ich dran denken. Der Fluss ist viel zu schön. Will ihn von oben sehen. Hey! Willst du nun nichts Schöneres gibt.